1. Paulus blickte den Hohen Rat festen und erklärt, dass sein Leben bis zum heutigen Tag in jeder Hinsicht mit einem absolut reinen Gewissen vor Gott geführt habe. 2. Daraufhin befahl der Hohepriester Ananias den Amst die Händen, Paulus zur Strafe für dies mutige Aussage direkt auf den Mann zu schlagen. 3. Paulus entgegnet im Jedoch, das Gott in Schlagen Word, der y ein Weiß getunchte Wand sei, die das Gesetz ner hüchlerisch vertreet. 4. Die Anwesenden reagierten emport auf dies Wort und fragten Paulus, obo es tatsächlich wage, den Hohen Priester Gottes in dieser Weise zu beleidigen. 5. Paulus entschuldigt sich damit, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass es sich um den Hohen Priester handelte, da die Schrift verbiet, einen Obersten des Volkes zu schmarren. 6. Da Paulus bemerkt, dass die Versammlung aus Sadduzen und Pharisäern bestand, rief er laut, dass selbst ein Pharisäer sei und nur wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten vor Gericht stehe. 7. Dies gezielt Äußerung führte sofort zu einem heftigen Streit zwischen den beiden Gruppen, wodurch die gesamte Versammlung tief gespalten wurde. 8. Der Grund für diesen Konflikt lag darin, dass die Sadduzer die Auferstehung sowie die Existenz von Engel und Geisten lunien, waren die Pharisäer und beides glauben. 9. Es entstand ein gewaltiger Tumult, bei dem einige Schriftgelehrte der Pharisäer aufstanden und erklärten, dass es in diesem Mann kein should finden konnten, falls ein Geist oder Engel zu ihm gesprochen habe. 10. Als der Streit eskaliert, befürchtete der Kommandant, Paulus konnte zerrissen werden, weshalb Soldaten schickte, in gewaltsam aus der Mensch zu befreien und in die Kaserne zu bringen. 11. In der folgenden Nacht erschien der Herr D.M. Paulus und ermutigt in mit der Zusage, dass er nach seinem Sohnes in Jerusalem auch in Rom die Wahrheit verkünden muss. 12. Nächsten Morgen schlossen sich einige Juden zusammen und schworen einen feierlichen Eid, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hatten. 13. Und diese gefährlichen Verschworungen das Leben des Paulus waren insgesamt mehr als wesig Männer beteiligt. 14. Dies Männer wanten sich und die Hohen Priester und Altersten, ihnen von ihrem radikalen Vorhaben und ihrem heiligen Eid zu berichten. 15. Sie schlugen vor, dass der Hoge Rat den Kommandanten bitten soll, Paulus unter dem vor und einer Genoren untersuchung ernut vorzuführen, damit sie in unterwegs ermorden konnten. 16. Der Sohn von Paulus Schwester für Jedoch von diesem geplanten Hinterhalt, woraufhin sich in die Kaserne begab, Paulus persönlich zu warnen. 17. Paulus rief daraufhin einen der Hauptleute zu sich und bat ihn, den jungen Mann zum Kommandanten zu führen, der ein wichtige Nachricht zu überbringen habe. 18. Der Hauptmann entsprach der Bitte, führte den jungen Mann zum Kommandanten und erklärt, dass der Gefangen Paulus in Darum gebieten habe. 19. Der Kommandant nahm den jungen Mann freundlich bei der Hand, führte ihn Beisheit und fragte ihn in einem privaten Gespräch nach seinem Anliegen. 20. Der junge Mann berichtet, dass die Juden vereinbart hatten, die Vorführung des Paulus vor den Rat zu bitten, scheinbar weitere Details zu ermitteln. 21. Warnte den Kommandanten Jedoch Darver, ihnen zu glauben, die mehr als wesig Männer im Hinterhalt lagen und bereits auf sein zu stimmen warteten. 22. Nachdem der Kommandant dies Informationen erhalten hat, endlich den jungen Mann mit der strengen Anweisung, niemandem von ihrer Unterredung zu erzählen. 23. Anschließend rief zwei Hauptleute zu sich und befahl ihnen, 200 Soldaten, 70 Reiter und 200 Speerträger für den Abmarsch nach Caesarea vorzubereiten. 24. Zudem ordneten, Reiter für Paulus bereitzustellen, damit diese sicher und unversehrt zum Statthalter Felix eskortiert werden konnte. 25. Gleichzeitig warf der Kommandant einen offiziellen Brief, den Statthalter über die Hintergrund der Überstellung zu informieren. 26. In dem Schreiben grust Claudius Lysias den hochgewürdigen Statthalter Felix und leitet damit seinen Bericht über den Fall ein. 27. Erklärt, dass dieser Mann von den Juden festgenommen worden war und fast getötet wurde, bever in mit seinen Truppen rettet, nachdem von seiner römischen Bürgerschaft erfahren hat. 28. Die genuinen Grund für die Anklage zu erfahren, Habe Paulus vor den Judischen Hohen Rat führen lassen. 29. Dabei stellte sich heraus, dass die Vorwürfe diglich religio streitfragen betrafen und kein Verge hen vorlagen, die den Tod oder ein Haftstrafe rechtfertigen würden. 30. Die jedoch von einem geplanten Anschlag auf den Gefangenen erfahren habe, schicke in nun unversuglich zum Statthalter und habe die Ankläger angewiesen, ihr Beschwerden dort vorzubringen. 31. Die Soldaten führten den Befehl aus, nahmen Paulus in der Nacht entgegen und brachten ihn zunächst bis zur Stadt Antipatris. 32. Am nächsten Tag kehrten die Fusseldaten in die Kaserne zurück, waren die Reiter den weiteren Transport des Gefangenen übernommen. 33. Nach ihrer Ankunft in Caesarea übergeben die Reiter den Brief des Kommandanten und den Statthalter und stellten ihm Paulus persönlich vor. 34. Der Statthalter las das Schreiben aufmerksam durch und erkundigt sich bei Paulus nach seiner Herkunft, woraufhin diese Kilikien als sein Heimatprovinz nannte. 35. Felix versprach, den Fall ausführlich zu prüfen, sobald die Ankläger eingetroffen seien, und ordneten, Paulus im Palast des Herods unter Bewachung zu halten.